Ersterdies sind die Familienoberhäupter, die mit mir während der Herrschaft von König Artaxerxes aus Babylon loszogen. Zweiter zu den Rückkehrern gehörten Gersom aus der Familie Pinehas, Daniel aus der Familie Itamar und Hattus aus der Familie Davids. Dritter Hattus war der Sohn von Sechania, außerdem kamen aus der Familie Parosch 150 Männer mit Sachaja zurück. Vierter aus der Familie Pahatmob reiste El-Jehoenai mit 200 Männern, nachdem er sich der Gruppe angeschlossen hatte. Fünfter Sechania, der Sohn Jahasils, führte 300 Männer aus der Familie Satu an, die ebenfalls mitkamen. Sechster Ebed, der Sohn Jonathans, begleitete uns zusammen mit 50 Männern aus der Familie Adin. Siebter Jesaja, der Sohn Ataljas, kam mit 70 Männern aus der Familie Elam zu unserer Gruppe hinzu. Achter Sebadia, der Sohn Michaels, brachte 80 Männer aus der Familie Sephatia mit auf die Reise. Neunter Obadja, der Sohn Jehils, führte 218 Männer aus der Familie Job an, die nach Jerusalem zurückkehrten. Zehnter Selomit, der Sohn Josefjas, war das Oberhaupt von 160 Männern aus der Familie Bani. Elfter Sachaja, der Sohn Bebais, reiste mit 28 Männern aus seiner Familie ab, um uns zu begleiten. Zwölfter Johanan, der Sohn Hakatans, führte 110 Männer aus der Familie Asgard auf dem Weg nach Hause. 13. Zuletzt kamen die Nachkommen von Adonikam, nämlich Eliphelet, Jael und Semaja, mit insgesamt 60 Männern. 14. Utai und Sabut gehörten zur Familie Bigwai und brachten 70 Männer mit sich. 15. Ich versammelte alle am Fluss Ahava, wo wir 3 Tage blieben, aber ich bemerkte, dass keine Leviten anwesend waren. 16. Deshalb rief ich mehrere Anführer und Lehrer zu mir, damit sie mir bei der Suche nach Dienern halfen. 17. Ich schickte sie zu Iddo nach Kasifia und sagte ihnen genau, dass sie Diener für den Tempel unseres Gottes erbitten sollten. 18. Weil Gott uns half, brachten sie uns Serepia, einen klugen Mann, der mit 18 Verwandten zu uns kam. 19. Auch Hasabja und Jesaja aus der Familie Merari schlossen sich uns mit 20 ihrer Brüder und Söhne an. 20. Zusätzlich kamen 220 Tempeldiener mit, deren Vorfahren schon König David für die Arbeit der Leviten bestimmt hatte. 21. Am Fluss Ahava rief ich ein Fasten aus, damit wir uns vor Gott demütigten und ihn um eine sichere Reise baten. 22. Ich wollte den König nicht um Soldaten bitten, weil ich ihm zuvor gesagt hatte, dass Gott alle beschützt, die ihm vertrauen. 23. Also fasteten wir und beteten intensiv zu unserem Gott, und er hörte unser Gebet und beschützte uns. 24. Danach wählte ich 12 führende Priester aus, darunter Serepia und Hasabja, um eine besondere Aufgabe zu übernehmen. 25. Ich wog das Silber, das Gold und die wertvollen Gefäße ab, die der König und sein Volk für den Tempel gespendet hatten. 26. Insgesamt übergab ich ihnen eine riesige Menge Silber, viele silberne Gefäße und eine große Menge an Gold. 27. Dazu kamen 20 goldene Becher und 2 Gefäße aus glänzendem Metall, das so wertvoll wie Gold war. 28. Ich sagte zu ihnen, ihr und diese Gegenstände seid Gott geweiht, und das Gold und Silber sind freiwillige Gaben für ihn. 29. Bewacht diese Schätze sorgfältig, bis ihr sie in den Räumen des Tempels in Jerusalem den Priestern und Leviten übergebt. 30. Die Priester und Leviten nahmen das abgewogene Gold und Silber entgegen, um es sicher zum Tempel nach Jerusalem zu bringen. 31. Am 12. Tag des 1. Monats verließen wir den Fluss Ahava, und Gott rettete uns vor Feinden und Räubern am Wegrand. 32. Schließlich kamen wir wohlbehalten in Jerusalem an, wo wir uns erst einmal 3 Tage lang ausruhten. 33. Am 4. Tag wogen wir das Gold, das Silber und die Gefäße im Tempel ab und übergaben sie dem Priester Meremot. 34. Alles wurde genau gezählt und gewogen, und das Gesamtgewicht der Schätze wurde sofort schriftlich festgehalten. 35. Die Heimkehrer opferten dem Gott Israels viele Tiere, darunter Stiere, Widder und Lämmer, als Zeichen ihres Dankes. 36. Sie gaben die Befehle des Königs an die Statthalter weiter, die daraufhin das Volk und den Bau des Tempels unterstützten.